Kapitel 21. Versorgung durch das Wort seines Mundes. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, die ganz klar zeigen, dass 5. Mose 8 nicht nur geistlich, sondern auch wortwörtlich zu verstehen ist. Das Wort des Herrn ist nicht nur Speise für unseren Geist, es ruft buchstäblich materielle Versorgung für uns hervor. In Matthäus 17, 24-27 finden wir ein weiteres Beispiel. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Er antwortete, doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer, von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagte zu ihm, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst, und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Steita finden, den nimm und gib ihn für mich und dich. Das ist eine sehr interessante Geschichte, denn als die Menschen die Tempelsteuer bezahlen mussten, ging es um einen bestimmten Betrag. Das Geldstück, das der Fisch im Maul hatte, entsprach genau dem benötigten Wert von 1 Schekel. Die Tempelsteuer, die Petrus und Jesus zu zahlen hatten, betrug für jeden von ihnen 1,5 Schekel. So brauchten sie ein ganz bestimmtes Geldstück, um damit die Steuern für alle beide zahlen zu können. Jesus sagte zu Petrus, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst, lass uns doch mal zusammen überlegen, wie kam das Geldstück in das Maul des Fisches? Warum hat der Fisch das Geldstück nicht verschluckt? Warum war es nicht irgendein Geldstück, sondern genau das, was sie gerade brauchten? Warum hat unter Hunderten von Fischen gerade der mit dem Geldstück angebissen? Die Antwort ist sehr einfach. Diese ganze Sache lief nicht im Natürlichen ab. Die Dinge geschahen, damit sich 5. Mose 8 erfüllte. Es zeigt uns einmal mehr, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem Wort lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Es geschah nichts, bevor Jesus nicht sein Wort gesprochen hatte. Nachdem er gesprochen hatte, tauchte die Versorgung auf. Nachdem ich die Stelle als Filialleiter gekündigt hatte, lebten Debbie, meine Jungs und ich die nächsten 2 Jahre ohne festes Einkommen. Wir begannen uns nach den hoffnungslosen Menschen unserer Stadt auszustrecken und sie zu evangelisieren. Viele Alkoholiker und Drogenabhängige wurden errettet. Sie hatten weder Arbeit noch Hoffnung für ihr Leben. Ich fand 4 dieser Leute, hatte Mitleid mit ihnen und brachte sie zu uns nach Hause, mit uns zu leben. Einer von ihnen war 10 Jahre lang heroinabhängig und innerhalb von 24 Stunden hatte Gott ihn von dieser Sucht befreit. Eines Morgens kamen sie zu mir und sagten, Reinhard, der Kühlschrank ist leer und wir haben Hunger. 8 Leute lebten damals bei uns zu Hause und wir hatten weder Essen noch Geld, um welches kaufen zu können. Aber wir hatten Glauben an die Verheißungen Gottes, dass, wenn Gott seinen Mund öffnet und spricht, irgendwie was Essbares bei uns zu Hause auftauchen würde. Ich holte meine Frau, meine 2 kleinen Jungs, die damals 2 und 4 Jahre alt waren, und die anderen, die mit uns lebten, zusammen. Wir nahmen uns bei den Händen und ich sagte ihnen, dass Gott sich um unser Frühstück kümmern würde. Als wir dort zusammenstanden, an Gottes übernatürliche Versorgung glaubten und ein einfaches kurzes Gebet sprachen, hörte ich, wie vor dem Haus eine Autotür zufiel. Ich lief schnell die Treppe runter und aus dem Haus raus, aber weit und breit war kein Auto zu sehen. Stattdessen stand eine große Kiste voller Lebensmittel vor unserer Eingangstür. Gott sprach und Gott versorgte. Bis heute wissen wir nicht, wer diese Kiste dorthin gestellt hatte. Wir haben zu viele Geschichten erlebt, als dass wir sie alle in einem Buch unterbringen könnten. Aber eine andere, die meine Frau und ich wirklich lieben, möchte ich dir noch erzählen. Nachdem wir jahrelang in verschiedenen Städten Österreichs Gemeinden gegründet hatten, zogen wir in die Hauptstadt nach Wien, um dort eine weitere Gemeinde zu starten. Wir bezogen eine nagelneue Wohnung, die wir von der Stadt anmieteten. Es hatte noch niemand vor uns dort gewohnt. Nach Fertigstellung der Wohnung hatte sie 6 Monate leer gestanden, bevor wir einzogen. Diese 6 Monate waren Wintermonate, die in Österreich mit Temperaturen bis manchmal minus 20 Grad sehr kalt sind. Naturgemäß hat jede Wohnung in Österreich eine gute Heizung. Wenn man eine Wohnung von der Stadt mietet, zahlt man normalerweise eine monatliche Vorauszahlung für die Heizkosten. Am Ende einer 12-monatigen Abrechnungsperiode berechnet die Stadt dann genau, wie hoch der tatsächliche Verbrauch im Haus oder der Wohnung war. Gemäß dieser Abrechnung musst du dann entweder nachzahlen oder bekommst Geld zurück. Wir zogen am 1. Mai 1999, am Ende des Winters, in unsere Wohnung ein. Einige Monate später, es war schon Sommer, überwies die Stadt eine ordentliche Summe Geld auf unser Konto. Als ich mich bei Ihnen meldete, um Sie auf Ihren Fehler aufmerksam zu machen, sagten Sie, es sei das Geld, das ich für die vergangene Heizperiode zu viel bezahlt hätte, denn mein Verbrauch wäre weit niedriger gewesen. Ich erklärte Ihnen ausführlich, dass wir im Winter noch gar nicht dort gewohnt hatten. Weder wir noch irgendjemand anderes hatte je Geld für die Heizkosten bezahlt, denn es hatte vor unserem Einzug ja noch niemand in dieser Wohnung gelebt. Die Frau von der Stadtverwaltung diskutierte mit mir. Sie weigerte sich, das Geld wieder zurückzunehmen und sagte, ich solle es behalten. Wütend sagte sie zu mir, der Computer sagt, es ist ihr Geld, also ist es ihr Geld, sie weigerte sich schlicht, es zurückzunehmen. Gottes Möglichkeiten, uns zu versorgen, sind einfach unbegrenzt.